These Boots Are Made for Walking. Mindestens einer der populärsten Songs von 1966, dem Jahr, als die Popmusik explodierte, sagt zumindest Klaus Walter, Autor der gleichnamigen Tonartreihe, die heute startet. Was machte denn Nancy Sinatra in diesem Jahr so erfolgreich? Ja, sie war eigentlich nur Platz 13 in Anführungszeichen nur der amerikanischen Charts. Aber das, was wir eben gehört haben, viele kennen den Song, wissen aber gar nicht, es war im Grunde der erste feministische Welthit, ironischerweise geschrieben von einem ausgewiesenen Macho-Mann von Lee Hazelwood. Und sie singt ja, meine Stiefel werden über ihn hinwegfegen. Und das ist eine der großen Innovationen des Jahres 1966, einer der vielen auch. Was unterscheidet denn dieses Jahr grundsätzlich von anderen Pop-Jahrgängen? Ich könnte mir vorstellen, dass man eigentlich fast jedes Jahr nehmen kann und dann irgendwas findet, was Folgerungen für die nächsten Zeiten hat. Da haben Sie auf jeden Fall recht, aber ich denke, 66 ist schon sehr, sehr viel passiert, sozusagen im Spannungsfeld zwischen Popkultur und Gesellschaft und Politik, Emanzipationsbewegung, Kulturkämpfe, da ist schon sehr, sehr viel aufeinandergeprallt. Also die Emanzipation der Schwarzen in den USA, die Bürgerrechtsbewegung ging einher mit dem Supererfolg der Soulmusik. Die Geschlechterverhältnisse wurden thematisiert. Schwule und Lesben kamen im Grunde aus ihren Nischen erstmal so richtig raus. Und all das hat sich wiedergespiegelt in der Musik. Und darüber schreibt ja auch John Savage, der so ein bisschen Pate steht für diese Reihe in seinem Buch 1966, das Jahr, in dem der Pop explodierte. Nun ist eine einfache Rechnung, zwischen 1966 und 2016 liegen 50 Jahre. Das ist ja für die Popmusik eine Ewigkeit. Lassen sich denn heute noch Einflüsse oder Nachbeben der damaligen Explosion nachzeichnen? Ich denke, man kann schon eine ganze Linie ziehen, gerade was ich eben angesprochen habe, die Emanzipation der Schwarzen. Black Power hieß es damals. Heute heißt es Black Lives Matter, also die Bewegung in den USA gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze, vor allem junge Männer. Und wenn man mal jetzt gesehen hat, was Beyoncé beispielsweise in den letzten Monaten gemacht hat, die immer wieder diese Themen angesprochen hat, oder der Rapper Kendrick Lamar, der das bei den Grammys sehr spektakulär performt hat und sich dahingehend zu Wort gemeldet hat, bis hin dazu, dass Barack Obama, der scheidende Präsident, solche Leute ins Weiße Haus einlädt, da kann man schon eine Linie ziehen. Und wer wissen will, was wirklich der populärste Song 1966 war, der sollte heute Nachmittag der Tonart nach 16 Uhr lauschen. Dann startet die sechsteilige Reihe von Klaus Walter immer montags hier im Deutschlandradio Kultur.